Wir beginnen mit Vivian Olive. Und zwar 5 Australian Landscapes, Impressionen für Klavier. Michaelmas Cay, Ghost Gums, Reefscape, Brief Downpour in Woolgaroo, Brolgar Dreaming. Am Klavier hören wir Uta Walter. Thank you. Thank you. Uta Walter am Klavier. Das war Musik von Vivian Olive, und zwar Five Australian Landscapes, Impressionen für Klavier. Eine Aufnahme aus dem Jahr 2011 aus der Nürnberger Meistersingerhalle. Es geht weiter mit einer Komposition von N.J. Schneider für Panflöte und Orgel, der Titel Nekia. Drei Sätze, Vivo, Mesto und Finale Lux Perpetua. Es musizieren Ulrich Herkenhoff, Panflöte, und Matthias Keller an der Eule-Orgel der Himmelfahrtskirche in München-Sendling. Thank you. Nekia für Panflöte und Orgel von N.J. Schneider. Wir hörten Ulrich Herkenhoff, Panflöte, und Matthias Keller. Er spielte an der Eule-Orgel der Himmelfahrtskirche in München-Sendling. Es geht weiter mit Philippine Schick, und zwar der Volksballade in musikalischen Bilderbogen für Alt-Solo-Violine und Kammerorchester Opus 26, Der Geiger zu Gmünd, nach einem Text von Justinus Kerner. Eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1958 aus dem Herkulessaal der Münchner Residenz. Mit Hanne Münch Alt, Fritz Sonnleitner Violine und den Münchner Philharmonikern. Die Leitung hat Rudolf Albert. Aus der Liebe losen Ruhe. Schmidts Hause, eilte ganz vom Glück berauscht. Singt und träumt vom besten Schmause, wenn er schon um Geld vertauscht. Aber kaum den Schuh ersehen, führt der Goldschmied rauen Ton und zum Richter wird mit Schwellen bald geschleppt des Lehnens Sohn. Bald ist der Prozess geschlichtet, allen ist es offenbar, dass das Wunder nur erdichtet, wer der frechste Räuber war. Weh, du armer Sohn der Lieder, sangest wohl den letzten Sang an dem Galgen auf und nieder. Thank you. Der Geiger zu Gmünd. Volksballade in musikalischen Bilderbogen für Alt-Solo-Violine und Kammerorchester Opus 26 von Philippine Schick nach einem Text von Justinus Kerner. Wir hörten Hanne Münch, Alt, Fritz Sonnleitner, Violine und die Münchner Philharmoniker, es dirigierte Rudolf Albert. Das war eine Aufnahme aus dem Jahr 1958 aus dem Herkulessaal der Münchner Residenz. Es geht weiter hier im Concerto Bavarese mit einer Komposition von Hans-Ludwig Schilling, und zwar Rendezvous, Suite für einen Flötisten und einen Schlagzeuger. Die Teile Recitativo secco, Cadenza allegro, Allegro vivace, Adagio religioso, Allegretto quasi marcia, Andante con moto, Recitando, Cantilena lento, Cadenza, Allegro, Ostinato und schließlich Recitativo, Rappresentativo. Wir hören Karl Schicker Flöte und Hermann Schwander Schlagzeug. Eine Aufnahme von 1984 aus dem kleinen Saal der Meistersingerhalle Nürnberg. Thank you. Rendezvous, Suite für einen Flötisten und einen Schlagzeuger von Hans-Ludwig Schilling. Das war eine Aufnahme mit Karl Schicker, Flöte, und Hermann Schwander am Schlagzeug. Aufgenommen 1984 im kleinen Saal der Meistersingerhalle Nürnberg. Es geht weiter mit Klaviermusik von Rudolf Morse, und zwar seinem Konzert für Klavier und Orchester, dem Russischen. Mit den Sätzen Grave, Allegro Grave, Adagio, Agitato Adagio, Scherzo, Trio Scherzo und Finale. Der Solist ist Volker Benfield. Außerdem spielt das Philharmonische Orchester Bielefeld. Die Leitung hat Rainer Koch. Thank you. Thank you. Konzert für Klavier und Orchester, das Russische von Rudolf Mors. Mit Volker Benfield am Klavier und dem Philharmonischen Orchester Bielefeld unter der Leitung von Rainer Koch. Und das war's schon fast heute im Concerto Barbarese auf Bayern 2. Die Sendung klingt aus mit Musik von Heinz Benker, und zwar seiner Serenade für Flöte, Violine und Viola. Mit den Sätzen Marcia, Aria, Scherzando, Notturno, Menuetto, Intermezzo und Giga. Es musizieren Dieter Sonntag Flöte, Bertolt Götschl Violine und Klaus Kospan Viola. Nach den 2 Uhr Nachrichten geht es hier dann weiter mit dem ARD-Nachtkonzert. Thank you.